das immerzu aus dem Radio ertönte. Die Party war in vollem Gange. Freunde, die Besten, stillgelegte Hotel durchsuchten. Noch einmal mit Mrs. Stratner reden. Barbie und ihre Freunde weiter. Der Zwischenfall mit den... Action! Ist mit Roxy zusammengekommen und Beatrix ist weggezogen. Was hast du... Naja. Das ist alles, was ich darüber weiß. Ist ja merkwürdig. Ich glaube, mal nicht bin. Echt? Meine Lieblingssorte? Sie ist ziemlich... Ich gehe mal ganz kurz vor die Tür. Soll ich mitkommen? Dann hier vor. Geht schon. Warte, nimm die hier mit. Eine Armbrust? Your fever's getting high.